Meine schöne Stunde Null. So heißt das Hörspiel, das wir heute senden. Die Stunde Null, das ist der Zeitraum nach der Kapitulation der Wehrmacht am 8. Mai 1945. Der Zweite Weltkrieg war beendet und die Deutschen waren nicht mehr ganz Nazis, aber auch noch nicht neu orientiert. Eine Zeit des Hungers, der Zerstörung, der Flucht. Vor allem aber auch eine Zeit der Befreiung. Kinder haben sie ganz anders erlebt als Erwachsene. Ein Stück von Helga M. Nowak, das diese Zeit aus der Sicht eines pubertierenden Mädchens schildert, hat uns auf den Gedanken gebracht, nach anderen Berichten aus junger und weiblicher Sicht über die Stunde Null zu suchen. Barbara Plensat hat Texte von Christa Wolf, Inge Müller, Uwe Jonsson, Ricarda Bethge und Annette Gröschner gefunden und miteinander verknüpft. Wir beginnen mit einem Ausschnitt aus Kindheitsmuster von Christa Wolf. Ich gehörte zu denen, die für die Russen die Pferde gehütet haben. Die Inderanschen Gärten, eine einzige Pferdeweide. Wir haben sie in die Gärten getrieben, zwischen die Stachelbeersträucher. Die Radieschen haben wir selber gegessen. Wenn ich das gesehen hätte. Aber du hast es nicht gesehen. Als die Russen kamen, wolltest du erst ausrücken. Dann hast du dich auf dem Dachboden versteckt. Und es war dir egal, was aus Vater und mir wird. Ihn haben sie zur Demontage geholt und ich durfte endlich alleine auf die Straße. Da war es mit deinem Regiment vorbei. Das waren damals unordentliche Zeiten. Mir haben sie gut getan, diese Zeiten. Meine schöne Stunde Null. Hörspiel von Barbara Plensat. Nach Texten von Helga M. Nowak, Christa Wolf, Inge Müller, Uwe Jonsson, Ricarda Bethge, Annette Gröschner. Plötzlich ist nichts mehr wie früher. Die Frauen aus Abrahams Saal sind zu Fuß weg Richtung Frankfurt. Danuta ist auch weg, keiner weiß wo lang. Frau Stieler geht von Haus zu Haus, gibt eine Suchanzeige auf, ohne Erfolg. Später werden zwei Männer zu ihr kommen und Frau Stieler wird erfahren, dass Danuta eigentlich mit den Frauen aus Abrahams Saal weg sollte. Warum? Bedauern Achselzucken. Das im Saal geborene Kind ist bei der NSV-Schwester gelandet und Frau Stieler füllt einen Antrag aus, das Baby zu sich nehmen zu dürfen. Bitte, da sie selbst kinderlos sei und mit Säuglingen durchaus umzugehen verstünde. Kurz darauf erzählt sie kalte Sophie, dass ihr Antrag abgelehnt worden sei. Warum? Bedauern Achselzucken. Das Kind wird in ein Heim überführt, denn die NSV-Schwester hat keine Zeit, sich einem durch ein Kleinkind bestimmten Privatleben zu widmen. Nach diesen Zwischenfällen wird kalte Sophie Frau Stieler nicht mehr besuchen. Inzwischen überlegt Nelly, wie sie sich einer Werwolfgruppe anschließen könne. Ein Zeichen dafür, dass sie sich der wirklichen Lage durch Verzweiflungstaten zu entziehen wünscht. 12-Zeilen-Befehl, staccato in Phrasen, ein Stempel, Mädchen, du bist Soldat, weg mit den Locken, den Kleidern, den Rasen, ob grün oder weiß, zahlt der Staat. Nelly, eben 16-jährig, soll noch knapp 2 Monate im Gefühl ihrer Unverwundbarkeit verharren dürfen. Dann wird ein amerikanischer Tiefflieger mit gut, aber wiederum nicht so gut gezielten Schüssen aus einem Bord-MG diesem Dämmerzustand ein Ende machen. So lange sitzt Nelly abends vor ihrem Tagebuch und legt ihren Entschluss schriftlich nieder, dem Führer auch in schweren Zeiten unverbrüchliche Treue zu bewahren. Mit Eve hockt sie in der Ecke des Luftschutzkellers und trägt in ein Wachstuchbüchlein Liedanfänger ein, die ihnen beiden lieb und teuer sind. Kampflieder, Volkslieder, Hitlerjugendlieder. Zweistimmig singen sie: Der Mond ist aufgegangen. Marianne Ebenholz, komm mal nach vorne. Hier, nehmt euch ein Beispiel an eurem Schneewittchen. Rot wie Blut, das haben wir gleich. Weiß wie Schnee, im Gesicht ist sie es ja schon. und immer dreckig. Immer schwarz, wie Ebenholz. Ich stelle mir vor, Danuta steht auf der Buhne und springt, die Arme ausgebreitet, graue Schwingen. Der Fluss zieht weg, der Strudel zwischen den Buhnen zieht nach unten. Ein Pfiff, wer pfeift, ein Schrei, wer schrie. Danuta im Strudel unter Eis. Wenn es auftaut, werden die Einwohner des Dorfes über die Oder gegangen sein, wie in diesem Augenblick Danutas Brotherrin peitschenknallend neben ihrem Pferd ihrer beweglichen Habe hergeht. Danuta wird auf die Oderwiesen gespült. Es wird keiner mehr da sein, der sie kennt. An Himmel erinnert man sich immer. Nelly sagt sich, an diese Himmel werde sie sich erinnern, blau und zart. An jenen Abend auch in einem Dorf, als sie persönlich zum ersten Mal von Tieffliegern beschossen wurde, während sie eine Schüssel mit Geschirr von einem Bauernhaus zur Scheune trug. Die Mutter riss sie in den nächsten Hausflur. Sie wird sich an den Stolz erinnern, den sie empfand, als kein Teller zerbrochen war. Sie gehörte nicht zu denen, die einfach alles hinschmissen, bloß weil geschossen wurde. Gerade dafür machte die Mutter ihr Vorhaltungen. Als ob es um das Geschirr gegangen wäre. Die Oderwiesen sind von Radspuren zerschnitten. Rechter Hand und kurz vor Pulverkrug brennt der Wald. Kalte Sophie sagt, die Polen sind nicht mehr zu bändigen, sie stecken überall den Wald an. Karl sagt, es brennt, weil niemand mehr löscht. Kalte Sophie sagt, die letzten Jahre über hatte ständig gebrannt. Karl sagt, die haben nur das Harz angesteckt. Kalte Sophie sagt, wenn sie das Harz verbrennen, können sie sich doch denken, dass das Feuer auf die Bäume übergreift. Karl sagt, es sind ja nicht ihre Bäume. Was sie sieht, hört, riecht, schmeckt, tastet. Verzerrte Gesichter, sich hinschleppende Gestalten, die Flüche und Schimpfwörter bei der Verteilung der Schlafplätze, die Kaffeeplärrer aus den Blechkannen der Rotkreuzhelferinnen, den Mief der Nachtquartiere. Alles wird registriert. Aber es ist ihr durchaus nicht erlaubt, Gefühle daraus zu formieren wie Verzweiflung, Mutlosigkeit. Seitdem weiß sie und vergisst es nicht, dass Gefühlstaubheit wie Tapferkeit aussehen kann. Denn die rühmt man nun an ihr. Sie ist ja wirklich tapfer für ihr Alter. Na warte, wenn die Russen kommen. Die nageln uns alle mit der Zunge an den Küchentisch. Oder sie legen uns nebeneinander auf die Straße und fahren mit Panzern über uns rüber. Pass bloß auf. Monate später, im Mai, wird sie in den Augen eines US-Offiziers lesen können, dass der sie ernstlich für geisteskrank hält. Aber dass sein beinahe erschrockener Blick dies und nichts anderes bedeutet hatte, wird sie wiederum erst Jahre danach verstehen. Heb die Füße, du hast keinen Grund so zu schlurfen, wir sind genauso müde wie du, denk an deine Schuhe, ich hab nichts zum Wechseln, heb die Füße, du brauchst dich nicht am Rand entlang zu drücken, geh hinter mir, bleib in meiner Spur und heb die Füße! Das Kind hat ein Geheimnis. Sie weiß, dass der Krieg gleich zu Ende sein wird. Nelly ist auf einmal mit einem scharfen Schnitt von den Erwachsenen abgetrennt. Sie sieht, für jene ist Besitz und Leben ein und dasselbe. Sie beginnt sich der Komödie zu schämen, die sie zuerst vor anderen, am Ende vor sich selbst spielen. Karl und kalte Sophie tragen Rucksäcke und Koffer, ich trage eine Milchkanne mit Pflaster, Tabletten, Verbandszeug und unserem Fieberthermometer darin. Ein Haushalt ohne Fieberthermometer ist wie ein Krankenhaus ohne Arzt. Was sich ereignete, war ein Stillstand der inneren Zeit. Nelly hält ihr Gesicht, ihren Körper hin und die Leute und die Ereignisse stürzen in sie hinein wie tote Vögel. Karl sagt, wenn wir erst zu Hause sind, mag kommen, was will. Natürlich bleibt ihr Zustand unbemerkt, da sie sich den Umständen angemessen verhält und da unter eigener Lebensgefahr kein Mensch auf das Innenleben eines anderen erpicht ist. Wir steigen in einen überfüllten Güterzug nach Berlin. Beim Halt auf freier Strecke werden tote Säuglinge hinausgereicht. Nelly ist sich selbst uninteressant geworden. Da die Verbindung zu ihr abgebrochen ist, überzieht alles, was ihr begegnet, einen Glanz unheimlicher Fremdheit. Sie, unbewegter Beobachter, wirft einen undurchdringlichen Schatten auf sich, der, wie sich zeigen soll, schwerer auflösbar ist als die blassen, huschenden Schatten der feindlichen Flieger über sie hinweg. Das Kind hat ein Geheimnis. Zu Hause packt kalte Sophie die Koffer nicht aus. Sie richtet im Keller Betten her. Sie packt zwei Waschzuber voll Geschirr und Kristall. Sie ruft nach Zeitungen für das Kristall. Ich bringe stapelweise Berliner Lokalanzeiger. Als ich Wasser holte, fiel ein Haus auf mich. Wir haben das Haus getragen, der vergessene Hund und ich. Fragt mich nicht wie, ich erinnere mich nicht. Fragt den Hund wie. Das Kind erzählt aus der Schule etwas vom Sterben Londons unter den V2-Raketen. Und ihr Vater lässt sich ertappen bei einem überraschten, dann heftigen Lachen, das aber so aussieht, als verschlucke er sich. Es bedeutet, dass es in wenig Wochen vorbei sein wird mit dieser Schule. Es ist wie ein Kind zu sehen. Einmal sieht Nelly schrecklich abgemagerte Frauen in Sträflingskleidung am Straßenrand hocken und sich entleeren, ihr nacktes Gesäß der Straße zugekehrt, gleichgültig, wer da vorbeikam. Sie haben keine Scham mehr, sagt Schnäuzchen Oma und verrät ein schreckliches Wissen durch das Wort mehr. Das Kind wird auf der Rander Chaussee angehalten, weil es zum Vergnügen an die Ostsee fährt. Gegen das Benutzen von Fahrrädern über mehr als 3 Kilometer gibt es eine Verordnung. Das Kind richtet dem Vater die Anfrage der Lehrerin aus, wann es denn nun dem Jungmädelbund beitreten werde, mit doch immerhin 11 Jahren. Und Crespal schreibt einen Entschuldigungszettel. Wegen der Fahrerei. Aufstehen, den rechten Arm hoch, deutscher Gruß. Die Hände falten, beten, setzen. Sollte sich mir die Gelegenheit bieten, zu den Werwölfen zu gehen? Keine Frage. Sofort. Es sind die Wochen, da man von Brücken zu gewärtigen hat, dass sie mit allem, was auf ihnen ist, in die Luft fliegen, damit sie dem Feind nicht in die Hände fallen. Gerd Hanowski, der im Garten eine Panzerfaust versteckt hält, sagt, der erste Russe, der in unsere Straße einbiegt, gehört uns. Und die Parchimer Brücke steht in Gefahr, stündlich von den Russen besetzt zu werden, wonach nicht nur der in voller Auflösung begriffenen Wehrmacht, sondern auch der flüchtenden Bevölkerung der Weg zur Elbe abgeschnitten wäre. Mir als Wienerin darf der Führer den Zucker im Kaffee nicht streitig machen, sagt Tante Mieze. Die Jungen in Jericho ärgern sich, weil die Briten und Amerikaner den Ort nicht einmal eines leichten Angriffs für wert halten. Ha, ha, ha, ha. Da, wo unser Zucker herkommt, im Oderbruch stehen längst die Russen. Wenn sich jemand Zucker in den Kaffee schüttet, dann die, sagt Karl. Alles, was sie bekommen, sind Staniolstreifen. Zur Täuschung der deutschen Funkmisstechnik. Die Russen trinken keinen Kaffee, die trinken Tee, sagt Tante Mieze. In der Nacht, in der die Amerikaner kommen, sprengen die großen Jungen die Stadtbrücke. Im Keller wackeln die Wände. Dann brennt die Schule schräg gegenüber. So liegt euch denn, ihr Brüder, in Gottes Namen. Mein Zimmer ist mein Territorium. Vor dem 2 Meter hohen Spiegel ziehe ich teuflische Gesichter, drehe und wende mich und schaue mir von hinten in meine Löcher. Da studiere ich alles, was an mir dran ist und stehe wieder auf und halte eine Rede an den Führer, dass wir den Russen Beine machen werden und zwar ein bisschen plötzlich. Und unseren kranken Nachbarn auch. Am anderen Morgen betreten amerikanische Soldaten unser Haus. Großvater kann kein Englisch. Ich stehe im Nachthemd in der Kammer. Vor mir liegt ein sehr langer Soldat auf dem gestrichenen Fußboden und guckt unter den Bücherschrank. Großmutter sagt, er sucht nach Gewehren. Der Soldat Johnny steht auf und schenkt mir eine Tafel Schokolade. Das Papier ist bunt und golden gemustert. Es duftet. Ich verstecke es im Schrank meiner Großmutter. Bei der Fahne. Bei den Erwachsenen geht das Gespräch um die Seidenschwänze, die ganz unverhofft aus dem Norden eingefallen sind. Immortelle, es ist besser, dass ich mich verstelle. Thürings gehen als Erste in den Keller. Der Hauswirt klopft kurz und sagt, sie kommen. Er steht da in seinem schwarzen Tuchmantel und sagt, sie kommen. Dann geht er die Treppe hinunter. Frau Düring und Edith folgen ihm schweigend. Dick angezogen tragen sie Netze und Taschen bei sich. In der Nähe pfeift eine Stalinorgel. Mit Gelächter und Getrappel ziehen Dr. Kenzig und Tante Mieze in den Keller. Tante Mieze ein Kruzifix unterm Arm und in einer Hand das Bild mit Ganymed und den irrsinnigen Wolken. Stille. Einzelne Schüsse. Stille. Dann geht Frau Nentwich hinunter. Sie trägt einen Kochtopf vor sich her, über den sie eine Serviette gebreitet hat. Langsam, Stufe für Stufe. Leises Ächzen. Johnny fragt Lotte auf Englisch, warum meine Mutter nicht verheiratet ist. Da sagt meine Tante, ihre Schwester sei eben nicht hübsch genug. Das ist eine Lüge. Meine Mutter ist schöner als alle anderen, das sehe ich genau. Und Englisch kann sie auch. Bei uns passiert gar nichts. Bis kalte Sophie aus der Wohnung stürzt in ihrem wehenden Pelzmantel und Schaftstiefel an. Das Kopftuch tief im Gesicht schwenkt sie ein Lederköfferchen. Das Rattern von Kettenfahrzeugen wird lauter. Karl kriegt sie auf der Vortreppe zu fassen. Sophie! Mann! Komm zu dir! Wo willst du denn jetzt noch hin? Weg! Frau! Lass mich los! Mann! Die Russen stehen schon zwischen Kurpark und Friedhof! Frau! Eben! Und ich glaube einfach nicht, dass sie dort stehen bleiben. Mann! Lass das! Ich will wissen, wo du hin Frau. Willst! Zum Bahnhof! Zum Bahnhof! Oh, Mann! Dass ich nicht lache! Den Bahnhof gibt's nicht mehr! Komm sofort in den Keller! Frau! Lass mich doch nicht von dem! Mann! In den Keller, hab ich gesagt, bevor es zu spät ist! Gerangel, Pause. Frau! Karl, da drüben, zwischen Schützes und Tarnowskis, sind Sie das schon? Mann? Tatsache, wie 1418. Genau so sehen Sie aus. Johnny kommt noch ein paar Mal zu Besuch. Auf dem kleinen Tischchen steht das Rauchbesteck. Rote Porzellanherzen mit weißen Ablegeschälchen für die Zigaretten. Ich sehe etwas Neues. Meine Mutter raucht. Bei Schützes an der Hausecke zwei Russen. Die Uniformen grau-braun wie Erde, Maschinenpistolen in den Händen. Und keine 5 Schritte von ihnen entfernt, schiebt sich plötzlich aus dem Kellerfenster ein langer Stock. Der dreht sich und entrollt eine gewaltige weiße Fahne. Dahinter das Gesicht von Bahnwärter Rüdiger. Was war das sonst für ein schüchterner Mensch? Und der lächelt tatsächlich. Und dann hat er das Tuch hin und her geschwenkt, immer durch Schützes Osterglocken. Der muss mindestens 2 Laken aneinander genäht haben. Also, Berlin war noch nicht gefallen und Rüdiger kapituliert. Wahrscheinlich hat der schon angefangen zu nähen, als die Russen noch auf den Seeloer Höhen standen. Ein schöner Morgen. Kein Baum vorm Haus mehr. Und kein Haus steht mehr unter den Bäumen. Ende April dringen die Briten in Bremen ein. Besetzen die Sowjets Wendischburg. Von Jericho aus lässt sich zusehen und abwarten. Wer zu früh nach Westen geht, läuft in den Krieg hinein. Die Amerikaner. Was werden die mit uns anstellen? Zuerst befehlen sie, von den Wagen zu steigen. Nelly hat große Lust, bockig zu sein. Nicht abzusteigen. die Hände nicht aus den Manteltaschen zu nehmen, nicht durch die sehr schmale Schleuse zwischen zwei lässigen amerikanischen Sergeanten zu gehen, um sich nach Waffen abtasten zu lassen. Aber diese unzumutbar schmale Lücke ist jetzt der einzige Ausweg. Nelly empfindet es scharf. Es kommen die Engländer. Lauter weiße Fallschirme, die auf den Flugplatz Jericho Nord heruntersinken. Nicht einmal Panzer. Charlotte, die ihre Tochter im Auge behält, zieht sie am Arm mit. Keine Dummheiten jetzt. Mit Verlierern wird nicht gefackelt. Zu befehlen haben jetzt die. Daran gewöhn dich. Und zwar möglichst schnell. Am 1. Juli, Sonntag, sollen die Sowjets nach Jericho kommen. Krespal gibt bekannt, dass die westlichen Alliierten sich mit Stalin geeinigt haben, die von ihnen besetzten Gebiete von Mecklenburg, Sachsen und Thüringen zu räumen und dafür in die westlichen Sektoren von Berlin einzuziehen. Es sei eine Infamie und Treulosigkeit von den Engländern, die Stadt den Sowjets zu überlassen, heißt es in Jericho. Wasser. Wasser? In den Villen auf der Anhöhe, da liegen die Amerikaner. Das hilft nun alles nichts. Charlotte greift sich einen Eimer, drückt Nelly den zweiten in die Hand. Wollen doch mal sehen, ob das Unmenschen sind. Falls was passiert, rennst du weg. Um mich ist's nicht schade. Nelly, grimmig entschlossen, nicht von der Seite der Mutter zu weichen. In dem kleinen Haus stehen alle Türen offen. Amerikanische Militärmäntel hängen an den Haken im Hausflur. Aus dem oberen Stockwerk kommt kreischende Musik. Jemand singt einen unverständlichen Text mit. Vor der Küchentür ein Haufen leerer Konservendosen. Der fremde, unsympathische Geruch. Die leben hier wie Gott in Frankreich. Als sie sich umdrehen, lehnt an der Tür ein kleiner, schwarzhaariger Offizier. Er muss sie schon eine Zeit lang betrachtet haben. Charlotte, gewohnt, in die Offensive zu gehen, hält ihren Eimer hin. Wasser, sagt sie. Der Mann schweigt. Er versteht uns nicht. Sagst du ihm auf Englisch. Nelly, in dem einwandfreien Englisch, das Studienrat Lehmann ihr beigebracht hatte, Water, please. Der Offizier verzieht keine Miene. Er stößt sich vom Türrahmen ab, öffnet die Badezimmertür. Bitte sehr, sagt er in akzentfreiem Deutsch. Dr. Berling ist von den Tabletten, die er seinen Patienten nicht hatte verschreiben mögen. Dr. Berling hatte die Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter behandelt fast wie die Menschen, krankgeschrieben, wenn nötig. Es gab Ärzte, die hatten solchen Kranken den Bleistift statt des Stethoskops aufs Herz gesetzt und gesagt, ab. Dr. Berling hat keine Rechnung von den Sowjets zu fürchten und nimmt sich das Leben. Der großmächtige, schwermütige Blage Düvel. Baal zieht die Schuhe aus, trägt die Füße in der Hand, Katze läuft vor der Maus, Blut wäscht die Wand. Sie füllen ihre Eimer über der Badewanne, vermeiden es, sich in dem fremden Raum umzusehen. Der Offizier trägt ihnen die Eimer bis zur Gartentür. Er sieht Nelly an. Er fragt, woher kommen Sie? Charlotte sagt es ihm. Er nickt, als seien deutsche Ortsnamen ihm geläufig. Er fährt fort, Nelly anzusehen. Er fragt, wie alt sie sei. Die Mutter antwortet für sie. Er wiederholt, als müsse er sie ausprobieren, die Zahl 16. Schlimm, sagt er dann. Kurz, ehe sie an ihre Feuerstelle kommen, sagt die Mutter leise zu Nelly, er ist Jude, hast du das gemerkt? Nelly hat nichts bemerkt. Sie holen das Wasser nie mehr in diesem Haus. Wir stehen im Kellergang und halten die Arme hoch. Du auch, sagt Karl. Höher, verdammt! Der erste Russe ist alt und hat einen Bart. Er kniet sich hin und gibt mir weiße Schokolade. Fliegerschokolade, nach der man nicht einschlafen kann. Sie sieht aus wie Palmin. Einer geht in die Keller und kommt mit einem Bündel Kleider von Dürings zurück. Einer zieht die Hände und Handgelenke der Hausbewohner zu sich herunter und zerrt die Uhren ab. Sie wühlen alles durch. In unserem Keller packt einer kalte Sophies Kristall aus, ein anderer packt das Eingeweckte in einen Sack, behutsam, Glas für Glas. Karls goldene Taschenuhr liegt tief unter den Eierkohlen. Die Russen kamen in unseren Luftschutzkeller und suchten nach Soldaten. Nachdem sie keinen gefunden haben, wurden sie zutraulich und schenkten den Kindern Schokolade. Und die Männer und Frauen bekamen Tabakwaren. Im Hauseingang stand ein russischer Soldat. Etwas beklommen stiegen wir die Treppe empor. Wir sahen Panzer, Parkgeschütze und Soldaten. Alle gingen ohne Stahlhelm. An die Männer verteilten sie Zigaretten. An die Kinder Süßigkeiten. Der Friede ist ausgebrochen. Pfingsten 45 ist golden und hell. Ende April und zum ersten Mal alles offen. Pausenlos Hufschläge auf dem Kopfsteinpflaster und Wagenrollen. Die hölzernen, mit Eisenreifen beschlagenen Felgen leiern und sprühen Funken. Die Hufe der Pferde zünden kleine Blitze wie unsere Gasanzünder. Stehende, stechende Säbel. Am 2. Juli werden die sowjetischen Besatzungstruppen in Jericho einziehen. Die Mannschaften in niedrigen, klappernden Pferdewagen, die Offiziere in amerikanischen Jeeps. Die Stadtkommandantur wird in die Ziegeleivilla gegenüber Crespals Haus gelegt werden. Da werden sie die vierte Fahne des Jahrhunderts hochziehen. Ach, was alles die Luft zerschneidet und manches Menschenherz, aber nicht meins. Gebrüll, Gelächter, Gegröle, Getanze. Ganz vergessen und entrückt sind die Befehlshaber unserer Kindheit. Lärm und Gelage und Rauch und beißende Gerüche, eine Art Freiheit, kommt hoch. Nicht mehr zu löschen, nicht mehr gut zu machen. Meine Großmutter ist eine fleißige Frau. Ihre beiden Töchter trennen von einer Hakenkreuzfahne die weißen Kreise ab und machen sich rote Dirndlröcke mit weißen und blauen Litzen darauf. April und Mai, ein Getümmel unter den blühenden Kastanien in unserer Straße, das kein Ende nehmen soll, weder bei Tag noch bei Nacht. Kein Halten mehr, kein Innehalten. So viel Luft ist in allen Belgern, dass sie sogar die Ziehharmonika auf unserem Hof nicht mehr zusammenkriegen. Meine Mutter hat ein weißes Seidenkleid und einen Panama-Hut. Sie geht in Seidenkleid und Panama-Hut mit mir spazieren. Auf dem Bahndamm laufen 5 amerikanische Soldaten. Sie bilden eine Kette und halten uns lachend auf. Ein Schwarzer hebt mich in die Höhe. Ich rudere und strampele und schreie. Dicht unter dem Laub der Linden. Die Russen sollen nicht fair sein als Sieger. Jericho ist noch besetzt von britischen Truppen und längst sind die Sowjets angekommen. Nicht zu sehen und doch anwesend. Als Gerücht. Sie hat in ihrem Leben keinen Russen gesehen. Woran denkt Nelly, wenn sie der Russe sagt? Was sieht sie? Das bluttriefende Ungeheuer auf dem Buch »Der verratene Sozialismus«? Die Filmstreifen mit den Herden von Gefangenen, geschorene Köpfe, stumpfe Gesichter, Lumpen, Fußlappen, schleppender Gang, die nicht aus dem gleichen Zeug gemacht scheinen wie ihre straffen deutschen Bewacher? In Malchin, in Güstrow, in Rostock sollen die Russen versucht haben, Kartoffeln in Klosettschüsseln zu waschen, indem sie an der Kette zogen, und haben die nichtsahnenden Deutschen wegen der wegspülenden Sabotage mit Schusswaffen bedroht. In Wismar sollen nächtens 3 sowjetische Soldaten zwischen den britischen Posten hindurch einen Regulator zu einem Uhrmacher geschleppt haben, damit er ihnen daraus 13 Uhren für die Handgelenke anfertige. Denn solche sind im sowjetmecklenburgischen Gebiet knapp geworden. Durch die ausländische Gewohnheit, stehende Uhren nicht aufzuziehen und als kaputt ins Gebüsch oder Wasser zu werfen. Eine Menge Schlosser zu sein niedergebrannt. weil die Plünderer an elektrische Beleuchtung nicht glaubten, selbst wenn sie noch geliefert wird, und sich das Suchlicht aus Filibussen von Papier herstellten. Am Abend, als das Haus für einen Augenblick leer bleibt, reißen die Frauen Decken und Bettzeug an sich und huschen die Treppen hoch und auf den Dachboden. Sie ziehen die Leiter ein und stellen Gerumpel auf die Bodenklappe. Frau Düring, Edith, Tante Mieze und Kalte Sophie. Betty, Frau Dürings Dienstmädchen, lassen Sie bei uns im Keller. In Waren feiert ein Gegner der Nazis, den sie der rote Apotheker nennen, eine ganze Nacht mit seinen Befreiern. Bis die doch allen Frauen im Haus Gewalt antun und die Familie sich ums Leben bringt mit der giftigen Medizin, die gar nicht für solchen Zweck gespart worden ist. Oder sieht sie gar nichts? Genügt ihrer Angstbereitschaft der Schrecken, der von dem düster geheimnisvollen Wort »vergewaltigen« ausgeht? Die Russen vergewaltigen alle deutschen Frauen. Unbezweifelte Wahrheit. Ein Mädchen, das nicht imstande ist, seine Unschuld zu bewahren. Dunkles Gerangel von Körpern und sicherlich Schmerz und Schande. Unvermeidlich danach der Tod. Dies überlebt keine deutsche Frau. Und dann fiel auf einmal der Himmel um. Ich lachte und war blind und war wieder ein Kind, im Mutterleib wild und stumm, mit Armen und Beinen, die ungeübt stießen und griffen und liefen. Bilder ringsum, kein Boden, kein Dach. Was ist verschwunden? Ich bin, ehe ich war, ein Atemzug Stunden. Die anderen, ein Augenblick wie im Meer. Die Russen kommen. Die alte, anders rote Fahne wird aus dem Kleiderschrank meiner Großmutter geholt. Die dazugehörige Stange wird gefunden. Der Großvater kann keinen Hammer halten, sagt meine Großmutter, und nagelt das Tuch an die Stange. Mein Großvater geht mit der Fahne in der Hand den Russen entgegen. Bis zum Sonntag nach dem Einmarsch wird in Jericho nur ein einziges Gerücht wahr. Bei Otto Quade, Klempnerei und Installation, dringt ein Rotarmist in den Laden ein und deutet auf eine Attrappe aus der Vorkriegszeit. Wassergarn, sagt die Rote Armee zu Bergi Quade. Bergi, nach allen Rezepten angezogen, schmutzig im Gesicht, einen mit Hühnermist beschmierten Verband unterm Rock, gibt mit Geistesgegenwart zur Antwort, sie denke nicht daran, ins Wasser zu gehen, habe sie gar nicht nötig. Wenn er aber wissen wolle, wer hier alles ins Wasser gegangen sei, ob ins Bruch oder in die Ostsee, diese Aufzählung warte die Rote Armee nicht ab. Sie geht mit einem Kopfschütteln, das für Bergi tadelnd aussieht. Sie kann sich nicht helfen. Da klopft einer. Den Globus her. Dass ich mich halte. Brücken und Pole. Millionen Hände brauche ich. Mich trägst du nicht tot. Ich mach mich schwer. Bis sie kommen und graben. Bis sie mich haben. Du gehst leer. Überall Einquartierung. Und sofort legen die Russen achtlos oder nebenbei die Gartenzäune bei Inderan und Düring nieder, um mit Tross und Reiterei sich breit zu machen oder in Gruppen rauchend und Mundharmonika spielend sich auf der Erde auszustrecken. Es sind kleine, gedrungene, bockige Pferde, die sich an den Obstbäumen scheuern und dann zu faul sind, sich die Kirschblüten vom Hintern zu schütteln. Das Fell ist versandet. Sie riechen ganz und gar nach Sand. Das ist ja der Kommunismus. Einfach die Grenze zwischen Straße und Gärten niederwalzen. Naja. Krespal wird am Abend des Einmarschs vom Rathaus gebracht. Der Kommandant will sehen, wie sein Bürgermeister wohnt. Er sieht, wie eng die Flüchtlinge im Haus leben und dass der Bürgermeister auch schläft in dem Zimmer, das sein Büro ist. Er bietet an, das Haus sofort von allen Fremden räumen zu lassen. Er ergibt sich ungern in dessen kopfschüttelnde Weigerung. Das hat uns Dr. Kenzig die ganze Zeit verschwiegen, dass er Russisch kann. Und jetzt redet er mit denen in ihrer eigenen Sprache. Wenn es angeht, vermeidet Krespal das Sprechen mit dem Russen. Er hat so viel an ihm zu beobachten. Der sowjetische Major ist ein alter Mann, stämmig und fest, traurig. Er seufzt viel. Er bittet Krespal, den Tisch abzuräumen. Dann lässt er 3 Flaschen Wodka auf den Tisch stellen, schickt die Ordonnanz vor die Tür, lässt sich seufzend nieder und beginnt das Bekanntwerden mit dem Deutschen. Es beliebt, Burgmeister, sagt er und weist auf einen zweiten Stuhl. Weil die Nacht nicht anfangen will, kommt das Kind Gesine an die Tür um den Fremden einmal zu sehen. Und er ruft sie geduldig an, stellt sie vor sich auf. Du verstehst, sagt er anregend. Das Kind hatte ihm eine gute Nacht gewünscht und ist verwirrt, dass es damit nicht getan ist. Sie hat Schmerzen in der Schulter. Sie schämt sich für das Tuch um den Kopf. Vom Fieber ist sie wieder schwindelig, halb taub. Und sie tut ihm den Gefallen. Der Mann blickt sie an und er wiederholt das Spiel. Du verschießt, sagt er, drohend und erfreut. Ich verschiss, sagt das Kind. Pferdeläuse? Was du auf dem Kopf hast, nennen wir immer noch Menschenläuse. Echte Menschenläuse. Mongolische wahrscheinlich, weil sie so gelb sind. Also, Zöpfe ab. Nein, warte. Wir versuchen es erstmal mit der Essigkur. Dazu brauchen wir noch ein paar Kräuter. Die Haare in heißen Essig wickeln. Kopftuch fest herumziehen, darüber noch ein Handtuch. Du wirst aussehen wie ein Sultan. Wie der kleine Muck wirst du aussehen. Wie kommt der KZler an ihr Feuer? Jemand wird ihn eingeladen haben, gewiss die Mutter. Wahrscheinlich hat sie gesehen, wie er allein zwischen den Wagen und Kochstellen herumging, auf die Leute sah, zu keinem gehörte. Charlotte hat einen Blick für solche Menschen. Darf ich sie zu unserem bescheidenen Essen einladen? Er hat sie angestarrt, hat dann gemerkt, dass es kein Hohn war, sondern eine ihm persönlich zugedachte Höflichkeit. Er lässt sich auf einem Baumstumpf nieder. Charlotte gibt ihm von ihren sorgsam gehüteten Tellern denjenigen, der am wenigsten angeschlagen ist. Sie schöpft ihm als erstem auf. Er isst, dass Nelly denkt, jetzt erst wisse sie, was Essen ist. Die Mutter entschuldigt sich wegen der dünnen Suppe. Ach, gute Frau, sagt er, wir sind nicht wählerisch. Nicht wählerisch, sagt sie, das will ich gern glauben. Man hat ihnen übel mitgespielt. Falls es kein Geheimnis ist, was hat man ihnen denn vorgeworfen? Ich bin Kommunist, sagt der KZler. Frau? Sie haben unser Händchen abgeknallt! Mann? Aber Sophie, er ist einfach verhungert. Frau? Dann haben sie ihn eben verhungern lassen, diese Mörder. Bring ihn weg, Karl. Buddel ihn ein. Armer, kleiner, quittegelber Hans. Mann? Unser Vaterland liegt am Boden und du jammerst um einen Kanarienvogel. Frau? Dass das Vaterland am Boden liegt, haben wir diesem Hitler zu verdanken. Ja. Mann. Auf einmal. Frau? Du hast ihn doch von Anfang an nicht gemocht, weil du für den Kaiser warst, du Monarchist. Dagegen war Hitler noch fortschrittlich. Mann? Den Fortschritt sehen wir ja nun. Frau? Er hat uns eben getäuscht, ne? Mann? Mich nicht. Frau? Ich hab gesagt, ihr sollt den Vogel begraben, den Vogelbauer gleich mit. Weißt du noch? Wie sein Herzchen immer gepuckert hat. Mann. Deins puckert auch gleich. So. Wenn du so weitermachst. Mein Großvater Friede und die Russen haben zusammen den Sägewerksbesitzer enteignet. Friede redet viel und laut und seine blauen Augen blitzen. Friede ist wenig zu Hause. Man muss Friede das warm gehaltene Essen vorsetzen, aber er darf nicht wissen, woher wir es haben. Der Friede darf nicht wissen, dass seine katholische Schwägerin Anna da war, mit Pflaumen und Eiern und Heiligenbildchen, die sie mir schenkt. Oder dass Lotte echten Tee und Kaffee aus den amerikanischen Paketen von Walter, ihrem Freund, bekommt. Und was der über die Russen sagt. Amalie Kreuz erhängt sich in ihrem Schlafzimmer. Sie tut es am helllichten Tag, zur Mittagszeit, vielleicht in der Hoffnung, sie würde noch rechtzeitig gefunden. Sie ist im dritten Monat schwanger. Von einem der 11 Sowjetsoldaten, die sie im Gräfinnenwald vergewaltigt haben. Das Gesuch des Bürgermeisters Krespal um eine Abtreibung war im Krankenhaus und im Gesundheitsamt zurückgewiesen und Krespal war von der Spionageabwehr der Roten Armee in Haft genommen worden. Nun hat Amalie Kreuz Angst vor ihrem Mann, der noch in französischer Gefangenschaft lebt, und Angst vor der öffentlichen Meinung Jerichos, die ihn hindern wird, ihr zu glauben. Warum habt ihr Betty nicht mit raufgenommen auf den Dachboden? Die ist doch verrückt. Nicht so verrückt, dass Düring sie nicht als Dienstmädchen gebrauchen konnten. Umsonst hat sie nicht im Heim Gottes Schutz gelebt. Und wenn sie dreimal nicht ganz richtig ist, hättet ihr sie nicht bei uns unten lassen dürfen. Sie hätte uns doch sofort verraten mit ihrer Heulerei. Dafür haben die Russen sie jede Nacht in die Wohnung raufgeholt. Das müsst ihr da oben doch gehört haben, wie sie schrie. Betty schreit immer, egal was ist. Ich wünsch dir, dass du mal so schreist. Dem Mädchen, das Wasser holen ging, hat er ein Lied gesungen. Das Lied klang gut, das Mädchen war schön, der Krug, der ist zersprungen. Das Mädchen ging ohne Wasser heim, im Brunnen lagen die Scherben. Ohne Krug kann es nicht mehr zum Brunnen gehen, hell sang es ein Lied vom Sterben. Na, viele Frauen wurden vergewaltigt, aber unser Haus blieb verschont. In der Nacht kamen Russen, welche anscheinend noch Alkohol in der Brauerei gefunden hatten, leuchteten mit Taschenlampen alles ab. Und forderten dann Frauen und Mädchen auf, mitzukommen. Nachdem die ersten Russen gegangen waren, sind dann 5 neue gekommen. Und die haben dann gesagt, 5 Frauen kommen bei Offizier sauber machen. Dann suchten sie sich 5 Frauen aus und sind mit ihnen in eine offenstehende Parterre-Wohnung gegangen und haben sie dort vergewaltigt. Mich versteckte man unter Betten und Stühlen, hinter Tischen und Koffern, in Schränken und in dunklen Kellergängen. Meine Mutter geht immer weiter ins Luftbad. Sie bleibt noch bis Ende August da. Ich fröstele, wenn ich aus dem Wasser komme und meinen Badeanzug anziehe. Sie ist allein mit mir, als ein Russe über die Planken steigt, auf sie zuläuft und mit vorgehaltener Pistole sagt, »Frau, komm, Frau, komm!« Meine Mutter schreit ganz hoch, »Herr Bademeister, Herr Bademeister!« Der Russe erschrickt vor dem Schreien und schwingt sich über die Planken. Die Frauen, denen wir zuhören, sind alle schon mal vergewaltigt worden. Schließlich wollen wir selber wissen, wie das ist. Gisela Inderan und ich gehen in den Kurpark und legen uns mitten auf einen Weg. Wir heben unsere Röcke hoch, die Beine weit auseinander und warten und warten. Es kommt kein Russe vorbei und auch sonst niemand. Dann probieren wir es ein paar Mal auf dem Friedhof. Aber auch dort, ohne Erfolg. Kommandantur inmitten der Ortschaft. Eine Villa, prächtig nachgedunkelte Gründerzeit. Unter mehrhundertjährigen Eichen, Kastanien. Wen Sie da reinführen, der sieht uns selten wieder. Inmitten der Ortschaft, die Villa. Hilfe, schreien die Frauen. Ein Dreiertrupp nimmt die Spur der nächtlichen Schreie auf. Wen sie fassen, der sieht sein Land nicht wieder. Die Kommandantur ist das frühere BDM-Heim, unserem Haus gegenüber. Die Russen rasen mit ihren Autos an unserem Haus vorbei, auf der Straße nach Weimar. Friedes Ältester wird vor der Kommandantur von einem rasenden Russenauto mit einem rasenden Russenfahrer überfahren. Sein kluger, schon splitterverletzter Kopf wird noch einmal zerbrochen. Mit dem Kopfverband geht er zurück in die Neulehrerschule. Den Russen verzeiht er nie. Es ist sehr früh, da werde ich wach. Ich sehe zum Fenster und sehe im Fenster einen Kopf mit Pelzmütze. Einer von den Seelenbinders mitten im Sommer mit Pelzmütze. Ach uff, du ein Unglück. Direkt vor unserer Tür. Die Straße ist voller Erbsen und Reis und Bohnen. Alles da, Tempo! Und bring eine Tasche mit, einen Sack, was du hast. Ich ziehe mich an, Einkaufstasche gepackt und rüber zur Schranke. Die ganze Straßenbreite ist gesperrt von einem umgekippten Güterwagen und drunter ein plattgedrücktes Auto. Einer aus meiner Klasse sagt, sieh nicht hin, der war gleich tot, der Fahrer vom Lastwagen, Russe. Und unter all dem Blech, Rädern, Eisen, dann ganze Haufen von Linsen und Erbsen und Reis bis in die Gärten rein. Und weit und breit nichts. Kein Arzt, kein Krankenwagen, keine Patrouille. Kick mal, die alten Kauhunde unterm Wagen rum, wo das Blut von dem Fahrer hingelaufen ist. Keine Scham im Leibe, pfui Deibel. Im Waggon schlittern wir auf den Körnern und rutschen aus und stopfen uns die Taschen voll. Seelenbinders und die Kinder von Steinkraus bilden eine Kette und reichen ihre Beutel und Tüten durch, als wären es Mauersteine. Die aus dem Armenhaus wohnen ja neben der Schranke. Und während wir da rumwühlen, läuft Bahnwärter Rüdiger die Strecke rauf und runter aus Angst, es käme ein Zug. Und wedelt fortwährend mit roten Tüchern. Die Russen halten offenbar nichts von ihrem Bürgermeister. Die Briten hatten ihn vom Morgen bis zum Abend umhergefahren in einem Jeep. Die Sowjets lassen ihn zu Fuß gehen. Vom Ziegeleiweg zum Rathaus, vom Krankenhaus zum Gaswerk, von einem Ende Jerichos zum anderen. Und nämlich ohne Begleitung, schutzlos, allein. Aber jetzt spucken sie ihn nicht mehr an, oder? Nein, nicht einmal, dass sie ihm etwas nachgerufen hätten. Sie zeigen es dem Kind Gesine. Es war ja für meinen Vater. Und es machte dem Kind Gesine nichts aus. Wenn du zum Einkaufen geschickt wirst... Ja? Und sie drängen dich ab aus der Schlange. Sie treten dich versehentlich. Es gibt Eltern, die verbieten ihren Kindern... Das war es nicht, Marie. Sie sehen dich nicht. Sie sahen mich nicht. In der Rathausbaracke geben sie Kochtöpfe aus. Zwei Stahlhelme, ein Kochtopf. Und wo sollen wir die Stahlhelme suchen? Im Wald, wo denn sonst? Wir sofort in den Wald. Gertraude Esser, die nie am Religionsunterricht teilgenommen hat, regt sich auf, als wir die Helme von den Grabkreuzen nehmen. Aber wir stoßen kein einziges Mal auf Leichen. In den Kiefern, bei der Schuttablage, in den Schonungen, überall Gräber. Die Kreuze sind meistens aus Birkenknüppeln. Kein Name, nur ein Stahlhelm drauf, fertig. Manchmal sieht das obere Ende vom Holz wie ein Gesicht aus. Die armen Gefallenen. Wenn kalte Sophie mich wieder nach Holz schickt, ziehe ich auch die Kreuze raus. Komm, wir gehen lieber in die Unterstände, da liegen die Helme auf einem Haufen zusammen. Die Unterstände sind innen wie Blockhäuser, aber halb eingefallen, die Decken hängen durch. Wir raffen alles zusammen, Helme, Uniformen, Geschirr. Einmal stoßen wir auf eine Schreibmaschine, die wir kaum tragen können. Klaus Seelenbinder kommt und sagt, die ist ein Dreck wert, hat ja kein Schreibband. Da schmeißen wir sie wieder weg. Abends sagt Karl, ihr seid aber dumm, ein Farbband kriegen wir überall. Morgens ist die Maschine weg und bei Seelenbinders tippt es. Kochtöpfe für die Stahlhelme gibt's erst 2 Jahre später. Der Großvater wird auf die Kommandantur bestellt und meine Großmutter zittert. Jedes Mal. Aber sie singt mit, wenn auf der Straße Strana Maya, Rodna Maya gesungen wird. Sie erfindet sich einen eigenen Text. Die Laberwurst, die Laberwurst, ta-ta-ta-ta, ta-tü-ta-ta. Wenn im Radio ein russischer Chor Dich mein stilles Tal, grüß ich 1000-mal singt, dann lauschen sie alle beide und singen mit Grüß ich 1000-mal. Und sie lächeln. Denn singen können die Russen. Hey, warte mal, ich war gerade im Kino, ein russischer Film. Ja, kein richtiger, waren echte Aufnahmen, als die in so ein KZ reinkamen. Mein lieber Mann, alle müssen in den Film, ist eine Bestimmung. Die Erwachsenen, sonst kriegen sie keine Lebensmittelkarte. Meine Mutter war auch. Die ist mittendrin heulend raus, ja. Aber natürlich, da stand einer, der hat sie wieder reingeschubst, weil ja alle sehen sollen, was da los war im KZ. Wie sie die Leute umgebracht haben und verhungern lassen und gequält. Ja. Auch Kinder. Also meine Mutter hat sich die Augen zugehalten. Ich nicht. Hat mich mal interessiert, was sie so gemacht haben für ihren Hitler. Da fand ich mich und band mich in ein Tuch. Ein Knochen für Mama, ein Knochen für Papa, einen ins Buch. Frau Esser hat ihre 7 Kinder vergiftet und sich dann in der Linde neben ihrem Behelfsheim erhängt. Es stehen eine Menge Leute vor dem Feuerwehrhaus und unter der Linde. Sie haben Frau Esser schon abgenommen, die hatte noch das Mutterkreuz auf dem Kleid. Die Nachbarn sagen, Frau Esser hätte sich aufgehängt, weil ihr Mann nicht zurückkäme. Ist er gefallen? Niemand weiß es. Ein Junge neben mir sagt, 8 Esser weniger. Crespal macht aus den Befehlen seines Stadtkommandanten Vorschriften und Benehmen in Jericho. Und müsste wissen, was er da tut. Und versteht ihn kaum je. Sein Kind bekommt kurze Antworten. Hey, will dazu. Der kann er doch nicht tun. Der kann. Warum das tut denn? Hey, Edwin? Ist so winnen, Crespal? Sind nie Tiden gesehen. No. Die Schule fängt wieder an, wir haben's ja gewusst. Dass du mir nicht aus Versehen Heil Hitler sagst zu den Lehrern. Wir stehen auf dem Schulhof im Kreis, in Gruppen einzeln, ungeordnet. Lehrer Bonhoff, der Bürgermeister, tritt in unsere Mitte und stellt uns den neuen Schulleiter vor. Und das ist er selbst. Der große, magere Mann lächelt. Kein Wort von Direktor und kein die Augen rechts und kein Stell gestanden. Er fährt sich durch die Haare, zieht den Blick langsam über unsere Gesichter. Dann schreit er, ab heute wird in der Schule kein Kind mehr geschlagen. Das ist Gesetz. Stille. Dann Gebrüll, hemmungsloses Gebrüll. Dann stellt er uns die neuen Lehrer vor, von denen sind einige die alten Lehrer. Fräulein Mammert. Sie sagt ihren Namen. Wir antworten noch einmal mit Schreien, mit Toben, mit Tumult. Nein, nein, nein, nein. Inge Wassermann legt ihren letzten großen Veitstanz hin. Einige Kinder heulen laut. Da zieht Lehrer Bonhoff Fräulein Mammert am Ärmel zurück, immer weiter zurück bis zur Hauswand. Neben dem Hofeingang an die Wand gelehnt, blass, erschrocken, erbost, sehe ich die Klassenlehrerin meiner ersten Schuljahre zum letzten Mal. Da kommt der schwarze Wagen, das Pferd, das geht im Schritt, und wer allein nicht laufen kann, den nimmt der Wagen mit. Noch vor Weihnachten geht sie nach Koblenz, in die französische Zone. In der Stube meiner Großmutter gibt es Politik und erfrorene Kartoffeln. Die Menschen um den Tisch reden laut. Onkel Gustav ist für die Russen, Friede ist für den Kommunismus. Walter kommt aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft und ist für den Kapitalismus und die Demokratie. Alle fangen an zu schreien. Die verbotenen Worte werden häufig benutzt. Meine Großmutter macht Psst. Karl ist in die SS gezwungen worden. Über den schwelenden Notlichtern reden die Erwachsenen von Menschenverbrennungen. Der schöne Karl redet immer heftiger. Seine Splitter im Kopf tun weh. Du schlechtes Mensch, sagt er zu Lotte, weil die ihren Mann verlässt, der in Russland gefangen ist. Lotte schreit, du feiges Schwein, du hast deine arme Schwester damals nicht aus der Klinik holen wollen, du hast nur von dem Pfund Seife geredet, das sie aus einem Menschen machen, du. Meine Mutter packt mich und rennt mit mir in die Nacht hinaus. Ich hatte nie was gegen die Juden. Ich war sogar als junges Mädchen mit einem verlobt. Und gegen die Franzosen habe ich auch nichts. Ich habe vor dem Ersten Weltkrieg jahrelang in Belgien gelebt. Oh, sagt kalte Sophie, ich hatte nie etwas gegen die Juden. Ich war sogar als junges Mädchen mit einem verlobt. Und gegen die Franzosen habe ich auch nichts. Denn ich habe vor dem Ersten Weltkrieg jahrelang in Belgien gelebt. Eine schöne Stunde Null. Hörspiel von Barbara Plensat. Nach Texten von Helga M. Nowak, Christa Wolf, Inge Müller, Uwe Jonsson, Ricarda Bethke, Annette Gröschner. Musik Dietrich Petzold. Gesang Winnie Böwe und Heide Bartholomäus. Es sprachen Winnie Böwe, Johanna Schall, Kathleen Gavlich, Claudia Vogt, Katja Riemann, Elfriede Irral, Elke Petri, Veit Schubert und Tabea Sitte, Johanna Pegelow, Ole Meiners, Marcel Walter. Ton und Schnitt Jean Cimczak. Regieassistenz Beate Meyer. Regie Barbara Plensat. Produktion Deutschlandradio Berlin 2001.